Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre es nicht mein Hut. Der hat drei Zecken, drei Zecken hat mein Hund. Und hätt er nicht drei Zecken, dann wär es nicht mein Hund. Mein Hund, der hat ne Krankheit. Ne Krankheit hat mein Hut. Das war jetzt auch falsch irgendwie. Und hätt er keine Zecken, dann wär er kerngesund. Hat drei Ärsche, drei Ärsche hat mein Goldfisch. Und hätt er nicht drei Ärsche, dann würde er nicht so scheiße aussehen.